السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geehrte Väter, ihr seid wichtig. Ihr seid wichtig, aber nicht nur, um Geld zu verdienen oder um große Entscheidungen zu treffen. Ihr seid wichtig für eure Kinder. Deswegen seid ein Teil vom Leben eurer Kinder. Und das schon, bevor ihr heiratet. Wie soll das gehen? Wähle die rechtschaffene Frau, denn diese Frau, diese rechtschaffene Frau, sie wird deine Kinder rechtschaffen erziehen. Sei dabei, wenn das Kind im Bauch der Mutter heranwächst. Lese dem Kind Koran vor oder erzähle ihm Geschichten, so dass es deine Stimme kennt. Und wähle einen guten Namen aus, denn der Name hat Einfluss auf das Kind, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das schon sagte. Und sei dabei im wichtigsten Jahr des Kindes. Das wichtigste Jahr des Kindes, meine lieben Väter, ist das erste Jahr. Denn in diesem Jahr passieren die schnellsten und die meisten Veränderungen. Lass dir diese Sache nicht entgehen. Geh in Elternzeit und genieße einfach die Zeit, wie dein Kind heranwächst. Genieße die Zeit mit deinem Kind. Und nimm das Kind ruhig auch mal alleine zu dir, ohne die Mutter. Hab Zeit alleine mit dem Kind. Erstens hilfst du damit der Mutter, auch sich ein bisschen auszuruhen. Und zweitens lernt das Kind, das Baby, dich kennen und lieben. Spiel mit dem Kind, wenn es so 6, 7, 8, 9, 10 Monate alt ist. Spiel mit dem Kind. Tobt herum, bring das Kind zum Lachen, egal wie, Väter können das. Macht Faxen, spielt, sei wie Omar radiallahu an. Omar radiallahu an, er spielte mit seinen Kindern auf dem Boden, wälzte sich rum und machte. Und subhanallah, als eines Tages ein Minister zu ihm kam, den er angefordert hat, und sah, dass Omar mit seinen Kindern auf dem Boden spielt, sagte er, ja, Emirul Mu'minin. Und zwar zur Zeit, als er Amirul Mu'minin war, der Führer der Gläubigen, der Präsident, der Herrscher, das oberste Haupt, das viele Staaten leitete. Subhanallah. Er spielte auf dem Boden mit den Kindern. Und der Minister sah das, sagte, ja, Amirul Mu'minin, spielst du mit deinen Kindern? Er sagte, ja, natürlich. Wie sieht's mit dir aus? Da sagte er, wenn ich nach Hause komme, dann sind alle still. Daraufhin enthob ihn Umar ibn Khattab seines Amtes mit der Begründung, wer nicht barmherzig zu seinen Kindern ist, der kann niemals barmherzig zu der Umma Muhammad sein, sallallahu alaihi wasallam. Und Umar ibn Khattab, was für ein Mann war das? Und er lernte das von dem besten Mann, den es überhaupt jemals auf der Erde gegeben hat, vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, von Muhammad, dem letzten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Als dieser mit Hassan und Hussein spielte und sie küsste und ein Mann dies sah, sagte er, ja Rasulullah, du küsst deine Kinder? Und natürlich, Hassan und Hussein waren Enkelkinder, aber das sagt man so im Arabischen. Er sagte, ja, ja Rasulullah, du küsst deine Kinder? Er sagte, ja natürlich. Er sagte, Wallahi, ich habe noch nie eines meiner Kinder oder Enkelkinder jemals geküsst. Dann schaute ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam traurig an und sagte, was soll ich tun, wenn Allah die Barmherzigkeit aus deinem Herzen genommen hat? Subhanallah. Doch trotz dessen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Umar ibn Khattab, sie beide, große Männer, sie spielten mit ihren Kindern, sie spielten, sie beschäftigten sich, obwohl sie Besseres zu tun haben könnten in manchen anderes, in manchen Leute ihre Ansicht. Man könnte sagen, der ein Führer, der hat doch keine Zeit. Der Prophet, der hat doch gar keine Zeit, um sich mit sowas zu beschäftigen. Doch, denn sie waren die Besten der Besten. Sie haben sich Zeit genommen, mit ihren Kindern zu spielen. Subhanallah Malik. Deswegen, wenn sie spielt auch mit deinen Kindern. Und wenn deine Kinder älter sind, geh mit ihnen auf Spielplatz. Spielt Fangen, spielt Verstecken, spielt baut Sandburgen oder baut zu Hause Türme und Schlösser aus Lego. Oder sei einfach nur zu Besuch bei Tee und Kaffee bei deinen Kindern, subhanallah Malik, egal wie, sei ein Teil ihres Lebens, wenn sie klein sind, und sei ein Teil ihres Lebens, wenn sie groß sind. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, meine lieben Geschwister, abonniert diesen Kanal und verteilt ihn, auf das inshallah ta'ala viele Geschwister davon profitieren. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.